Maar de huur ik niet. Huur af. Das Oberkommando der Wehrmacht hat heute aufgrund des mündlichen Berichtes eines verwundeten Seeoffiziers eine Schilderung des heldenmütigen Einsatzes leichter deutscher Seestreitkräfte bei Narvik veröffentlicht. Die knappe Schilderung der Ankunft der deutschen Zerstörer in diesem nördlich des Polarkreises liegenden Hafen unter schwersten Wetterbedingungen und in schwierigem Fahrwasser, die beide die englischen Seestreitkräfte abhielten, der kämpferische Einsatz der deutschen Zerstörer beim ersten englischen Angriff und ihr heroischer Vorstoß gegen den dann folgenden englischen Großangriff gibt uns zum ersten Mal ein Bild des Kampfes, über den die Engländer nach nunmehr 8 Tagen fantasievolle Siegesmeldungen veröffentlichen. Der deutsche Bericht schließt mit der vielsagenden Feststellung, Narvik und seine Umgebung sind in deutscher Hand. Wie war das doch eigentlich in den vergangenen Tagen? Seitdem am Dienstag der vorigen Woche das amtliche englische Reuterbüro die Besetzung aller wichtigen norwegischen Häfen, einschließlich Narvik, durch englische Truppen gemeldet worden war, trat die Lüge von der angeblichen Eroberung Bergens, Stavangers, Trondheims und so weiter sehr bald zurück. Aber der Schwindel von der Eroberung Narvik wurde genährt und immer wieder aufgegriffen. Ein französischer Ministerpräsident telegrafierte an seinen vorgesetzten englischen Kollegen, das französische Volk empfinde Schauer der Bewunderung und Dankbarkeit für die englische Flotte wegen ihres Sieges bei Narvik. Vorgestern erklärte derselbe französische Ministerpräsident den erstaunt aufhorchenden Senat in Paris, die englischen Truppen hätten bei der Eroberung Narvik sich mit norwegischen Truppen verbündet. Noch gestern Abend behauptete der englische Blockademinister Croft in einer Rede, Deutschland könnte nicht die Tatsache übersehen, dass britische Truppen in Narvik waren und auch dort bleiben würden. Man sieht hier das deutliche Bestreben, die erfolgte Landung von Engländern in irgendeiner entlegenen Bucht der norwegischen Länder des nördlichen Polarkreises in eine geglückte Eroberung Narvik umzufälschen. Selbst bis nach Südamerika hatte es sich herumgesprochen, dass die englisch-französische Lügenkampagne, die zunächst, wie es im Tarde in Rio de Janeiro heißt, systematisch organisiert war, in einen wahllos hinausgebrüllten Lügenschwall überging, dessen ganze Lächerlichkeit schon durch seine zahllosen Widersprüche klar wurde. Die italienische Presse, wie zum Beispiel Popolo di Roma, stellte fest, dass die englischen Propagandawolken verdunstet seien und dass zurückbleibe die Wirklichkeit der deutschen Erfolge. Trotzdem sprachen englische und französische Zeitungen noch heute früh von einem angeblichen englischen Sieg bei Narvik. Die schwedische Presse berichtete aus London, man rühme sich dort, die Truppenlandungen, die Deutschland im Laufe von mehreren Monaten vorbereitet hätte, von englischer Seite aus in wenigen Tagen durchgeführt zu haben. Selbst die englischen Zeitungen, die wussten, was sie von den Informationen ihres Informationsministers zu halten hatten und die ihre Leser auf Enttäuschungen vorbereiten wollten, hielten an der Lüge des Sieges von Narvik fest. Die Times zum Beispiel meinte, man dürfe nicht überoptimistisch sein in England. Und man könne nicht allzu schnell Nachrichten oder Resultate erwarten. Ehe irgendeine größere englische Truppe in Norwegen operieren könne, müsse sie in starkem Maße die Luftherrschaft gewonnen haben. Und das werde nicht leicht sein, so meint die Times. Der Londoner Daily Express gab notgedrungen und ganz verschämt zu, die deutsche Luftwaffe habe nun einmal die Herrschaft über Norwegen. Und das sei ja auch nicht verwunderlich, so meint dieses Londoner Blatt, weil ihre Flugbasen sehr viel näher lägen. Deshalb dürfe man, so meint Daily Express, sich nicht einbilden, dass man die deutschen Eindringlinge in 5 Minuten in 5 Stunden oder 5 Tagen etwa hinauswerfen könne. In dieser Atmosphäre, längst durchschauter Unwahrheiten und Großsprechereien, stößt nun reinigend und klärend der jetzt vorliegende deutsche Kampfbericht aus Narvik. Nach Heldenlied von Narvik, aber kann nicht berichtet werden, ohne der Untat englischer Kriegsschiffe zu gedenken, die auf schwimmende deutsche Matrosen und Seeoffiziere schossen. Ein Zufall will es, dass die Anklage gegen diesen englischen Meuchelmord noch härter von neutraler Seite erhoben wird, als wir es zu tun vermochten. Die Zeitungen neutraler Länder, zum Beispiel die holländischen Zeitungen, veröffentlichten zum Teil auf ihrer halben Titelseite einen Bildbericht über die Rettung von Besatzungsmitgliedern des Fort Narvik von den deutschen vernichteten englischen Zerstörers Glauern. Eine Rettung, die ein deutsches Kriegsschiff vornahm, an derselben Stelle und in denselben Tagen also, da deutsche Matrosen wehrlos im Wasser von englischen Kriegsschiffen ausgeschossen wurden. In diesen Tagen sahen es die leichten deutschen Seestreitkräfte, die den schwersten englischen Einheiten gegenüberstanden, nicht als einen Luxus, sondern als ihre soldatische und menschliche Pflicht an, dem niedergekämpften Gegner zu helfen. Einem solchen Gegner gegenüber wagte sein Mann wie Chamberlain noch dazu in einer Ansprache vor einem Kirchenausschuss in England von dem deutschen Schlag gegen die englischen Kriegsausweitungspläne in Nordeuropa zu sprechen, als von einem Verbrechen der deutschen ungeheuer Anschlechtigkeit. Diesem Volk und diesen Soldaten gegenüber spricht dieser oberste aller englischen Heuchler von den Deutschen als von vollen Hunden, die niedergeschlagen werden müssen. Wie viel Angst, wie viel zitternde und schlotternde Angst muss in diesen alten Knochen sitzen, wenn sie solche hartvollen Beschimpfungen herausklappern. Aber diese und ähnliche Worte sind die giftige Saat, aus der dann solche Taten wie einst der Baralokfall und heute die Beschießung schwimmender deutscher Matrosen aufziehen. Welch eine Kraft und welch eine innere Sicherheit aber gehört dann dazu, dass diese Kampfmethode bei deutschen Soldaten nicht Schule macht. Gewiss, sie erbittert diese Kampfmethode. Sie stärkt den Entschluss zum rücksichtslosen Kampf, zur gnadenlosen Vernichtung der Werkzeuge jener hohen Priester des Hasses. Aber sie demoralisiert nicht. Wir sehen stattdessen die kämpferische Moral auf der anderen Seite ins Wanken geraten. Wir haben englische Streitkräfte trotz eines sinnlosen und immer erneuten Angriffs überlegener Kräfte nicht damit rechnen können, die deutsche Basis in Jütland und Norwegen zu zertrümmern, während sie nur aus Gründen des Prestiges Beschießungen einiger Häfen vornehmen, die den Norwegern mehr schaden als den Deutschen, rühmen sie all diese Sinnlosigkeiten als einen heroischen Einsatz für Norwegen. Und das alles im Dienste des Zieles, dass jetzt noch einmal der britische Lügenminister Sir John Rich enthüllte, der in einer Rede eben noch erklärte, Großbritannien kämpfe nicht gegen irgendeine deutsche Regierung oder irgendeine deutsche Partei, sondern das englische Volk kämpfe gegen die 80 Millionen Deutschen, die hinter ihrem Führer stehen.